Sache des Menschen ist sein eigenes Leben. Deswegen lebe ich mein Leben nach meinen eigenen Regeln. Geben und nehmen, stehen, sehen und verstehen. So löse ich jedes Problem, keiner kann was unternehmen. Ihr könnt alle untergehen oder beginnen mir die Hand zu reichen. Hört auf euch gegenseitig jeden Tag nur anzuscheißen. Bald kommt bessere Zeit, lasst sie uns zusammen erreichen. Lernt die Mauern wegzureißen und euch mehr Respekt zu zeigen. Aus dem Schatten in das Licht, ein Kanake, der hier spricht. Und ein Deutscher zugleich, ich bin der neueste Beweis. Für ganz Deutschland zu heiß, doch ganz cool auf der Straße. Du willst Kirisi sein, dann hör zu, was ich sage. Versuche die Tage zu nutzen, ihnen Sinn zu geben, mach nur das, was dich glücklich macht. Das ist der Sinn des Lebens. Jeder Mensch hat Dinge, die ihn glücklich machen. Doch für die, die du liebst, musst du auch auf Rücksicht achten. Anstatt einem Mensch, der dich stört, ins Gesicht zu schlagen, kannst du ihn genauso gut nach der Geschichte fragen, die ihn begleitet durch gute und durch schlechte Zeiten. Manchmal kannst du stark sein, manchmal musst du Schwäche zeigen. Denn dann wirst du sehen und du wirst verstehen. Das Problem im System ist, dass wir uns im Kreise drehen. Den Weg wieder zu finden ist doch schwer, nicht leicht. Doch das ist unser Schicksal bis zur Unendlichkeit. Hier aus dem Block, wir hatten einen Traum. Gib die Herzen aus Gold und die Köpfe voll Ideen. Scheiß auf Beef zwischen Brüdern, fuck, wir stehen zusammen. Das sind ehrliche Worte, keine scheiß Fantasie. Two Youngs aus dem Block, wir hatten einen Traum. Gib die Herzen aus Gold und die Köpfe voll Ideen. Scheiß auf Beef zwischen Brüdern, fuck, wir stehen zusammen. Das sind ehrliche Worte, keine scheiß Fantasie. Als Serbe geboren, doch ich fühle mich als Deutscher. Alle Leute von mir denken, ich bin Verkäufer mir. Egal ob Serbe, Kurde, Moslem oder Christ, hör auf diese Zeilen, wie ich denk oder sprich. Propaganda herrscht überall auf der Welt, denn es geht um Masche und ein Haufen Geld. Junge, du bist broke, hast kein Job, kein Geld. Sag zu deinem Vater, Deutschland ist ne scheiß Welt. Du schießt groß jeden Tag, so führt der Himmel grau. Irgendwann kommst du nicht mehr aus dem Zimmer raus. Gehst um 3 ins Bett, stehst um 1 Uhr auf Arbeit und Job, Mann, da scheißt du drauf. Das ist ein Witz oder nicht ein Serbe, der hier spricht. Ich frag nicht, wer du bist, fuck auf Stolz, der hier bricht. Zusammen sind wir stark, ich sag alle für einen und einer für alle, anstatt Krawalle mit Steinen. Aus dem Block, wir hatten einen Traum. Gib die Herzen aus Gold und die Köpfe voll Ideen. Scheiß auf Beef zwischen Brüdern, fuck, wir stehen zusammen. Das sind ehrliche Worte, keine scheiß Fantasie. Two Youngs aus dem Block, wir hatten einen Traum. Gib die Herzen aus Gold und die Köpfe voll Ideen. Scheiß auf Beef zwischen Brüdern, fuck, wir stehen zusammen. Das sind ehrliche Worte, keine